Das Kabinett der Demokratischen Volksrepublik Korea gab am 3. Mai im Restaurant Ongnu zu Ehren der siegreichen Sportler bei der Gewichtheber-Asienmeisterschaft 2017 eine Party. Daran nahmen teil Jeon Kwang-ho, Mitglied des staatlichen Sportkomitees und stellvertretender Vorsitzender des Kabinetts, die Funktionäre des betreffenden Bereiches, die Sportler, Trainer und ihre Familienangehörigen.